der Feige sich verleugnet. Schweif am Blick zum Morgen aus. Ich weiß nicht, wo sind sie hin? Sind Germanien selten alle tot? Kirken, Lichtengeist, Not.